Kapitel 12. Zwei Tage später. Patrick informiert seine Auftraggeber über das bisherige Ergebnis der Untersuchungen des Gesundheitsamtes. In mehreren Orangen wurde Belladonna gefunden. Vier Kunden mussten sich vorübergehend in ärztliche Behandlung begeben. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Das Geschäft bleibt für mehrere Tage geschlossen. Es klingelt an der Wohnungstür. Angela öffnet und bittet Achim Maske in das Wohnzimmer. Mehmet begrüßt ihn herzlich. Können wir nachher zusammen sprechen? Unter vier Augen? Gerne, antwortet Maske etwas überrascht. Möchten Sie etwas trinken? Reich und Maske nicken zustimmend. Es ist heiß an diesem Tag. Jedes kühle Getränk ist willkommen. Kurze Zeit später bringt Angela vier Gläser Orangensaft. Ich habe den Orangensaft frisch zubereitet. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen. Achim Maske blickt um sich. Noch haben die anderen nicht aus ihrem Glas getrunken. Maske führt das Glas an seine Lippen. Er zögert, den Orangensaft zu trinken. Trinken Sie ruhig, sagt Patrick Reich zu Achim Maske. Von dem Saft kriegen Sie keine großen Pupillen. Es ist kein Gift drin. Vor Schreck lässt Maske das Glas fallen. Woher wissen Sie das? Maske beißt sich auf die Lippen. Zu spät! Er hat sich selbst verraten. Maske schaut auf den Boden, dorthin, wo das kaputte Glas liegt. Vermögensberater Achim Maske hat nicht mehr den Mut, den anderen Personen im Zimmer in die Augen zu sehen. Herr Maske, ich habe mich über Sie informiert. Sie haben Schulden. Sie haben sich verspekuliert. Sie sind pleite. Und mit den Leuten, mit denen Sie Geschäfte machen, ist nicht gut Kirschen essen. Trotz des Ernstes der Lage freut sich Patrick über das Wortspiel. Soll ich weiterreden oder wollen Sie jetzt sprechen? Achim Maske zittert am ganzen Körper. Er will sprechen, bringt aber kein Wort heraus. Gut, dann erzähle ich Ihnen, was geschehen ist. Sie mussten so schnell wie möglich an Geld kommen. Sie mussten unbedingt dieses Haus verkaufen, das gesamte Haus. Ihr potenzieller Geldgeber ist nur am ganzen Haus interessiert. Aber Sie können das Haus nicht verkaufen, weil Herr Özdemir Eigentümer des Ladens und der Wohnung im ersten Stock ist. Den Rest kennen Sie. Sie haben Mehmet und Angela terrorisiert. Sie sind für den Einbruch und die Schäden im Geschäft verantwortlich. Sie haben Gift in das Obst gespritzt. Sie haben in Kauf genommen, dass Kunden in große Gefahr gekommen sind. Sie haben den Drohbrief geschrieben. Sie wollten, dass Herr Özdemir sein Geschäft und seine Wohnung so schnell wie möglich weit unter Preis verkauft. Patrick wischt sich mit seinem Taschentuch Schweiß von der Stirn. Achim Maske sitzt da wie ein Häufchen Elend. Patrick hat kein Mitleid mit dem Spekulanten. Ich verzeihe Ihnen nicht, dass Sie wissentlich meiner Freundin Schaden zufügen wollten. Wofür? Um Ihre Haut zu retten. Andere Menschen sind Ihnen egal. Völlig egal. Sie gehen über Leichen. Patrick trinkt den Orangensaft. Sehen Sie, es wäre Ihnen nichts passiert. In Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Mit allem hätten Mehmet und Angela gerechnet. Nicht aber damit, dass ihr sympathischer Stammkunde und Vermögensberater ein so mieses Spiel spielt. Ernüchtert und erleichtert sagt Angela: Danke, Patrick. Der Albtraum hat ein Ende. Für Achim Maske beginnt er jetzt, fügt Mehmet hinzu. Patrick, eine Frage habe ich noch. Fragen Sie, Angela. Welche Rolle spielt Markus Rache? Gar keine. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Eine Woche später wird die Wiedereröffnung des Geschäfts mit einem großen Fest gefeiert. Mehmet und Angela wollen heiraten, nach der Hochzeit von Konstanze Zeigen und Patrick Reich.